Mann zu mögen. Große Rede von Menschlichkeit und Respekt. Doch keinen interessiert es, wenn du an Hartz IV verletzt. Herzlich willkommen in meiner Welt. Ich lade euch ein in die Realität. Öffnet eure Augen, damit ihr seht, was ich seh. Spiele den Schmerz, denn ich mein, die tut weh. Die Hände sollen an.